mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Und wir sind umgezogen, ich hab dich angelogen. Ich nehme keine Drogen und in der Schule war ich auch. Für mich zu haben, der mir sagt, wohin wir gehen, woher wir kommen und warum. Am meisten müde bin ich, Menschen zu sehen, die hässlich zueinander sind.